Ist das nicht stark, was uns erwartet? Weißt du, das macht mich ganz glücklich, das ist so lebendig. Weißt du, unser Herr ist lebendig. Und er wirkt souverän, ja, er wirkt souverän. Und ich will das erleben, dieses souveräne Wirken Gottes, das ist so genial. Da kann man sich einfach nur freuen. Ich bin ganz glücklich gerade. Weißt du, um dieses Wirken auch genießen zu können, dieses souveräne Wirken Gottes genießen zu können, ist es so wichtig, dass du erkennst, dass Gott Liebe ist. Dass er dich einfach nur liebt, dass da nichts Schlechtes passiert, weder bei dir noch bei den Menschen, die Gott nicht kennen, sondern dass er einfach seine Kraft und er ist ja Liebe und Liebe ist ja Kraft, dass er seine Liebe ausschüttet in so unermesslichem Maß, dass jeder ihn erkennt, überführt wird, ja? Auch wir verändert werden. Und das ist so gut, weil Veränderung, Transformation bedeutet Freiheit. Und Jesus hat uns zur Freiheit befreit. Und darum lasst uns unseren Herrn immer tiefer erkennen, wie sehr er uns liebt, wie sehr er dich liebt. Und im Gottesdienst, schon einige Zeit her, hat Pastor Georg mal gesagt, wenn wir Jesus anschauen, dann erkennen wir die Schönheit seiner Liebe. Und als er das gesagt hat, habe ich in dem Moment Jesus gesehen, wie er am Kreuz hängt ist. Dann dachte ich, irgendwie ist da was falsch. Wo soll denn da Schönheit sein? Ja, das ist ja nicht schön, wenn man sieht, wie Jesus am Kreuz hängt. Wie er geschlagen ist, wie er leidet. Aber weißt du, wir haben Gott sei Dank, Halleluja, der Heilige Geist. Und der ist unsere Weisheit. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, welche Schönheit der Liebe im Leiden von Jesus, im Leiden von Jesus ist. Und es war ein Moment, wo die Liebe Gottes mein Herz so berührt hat. Weißt du, das sind so kostbare Momente, wo du verändert wirst, wo du einfach so erkennst, wie groß die Liebe Gottes des Vaters und von Jesus zu dir ist. Und sein Leiden war, obwohl für die Augen der Welt hat er ausgesehen wie ein Versager. Ne? Er war ja auf der Erde, hat Menschen geheilt, hat Menschen wohlgetan. Er war ja ein Sieger auf der Erde, ja. Die Menschen haben ihn verehrt. Und dann plötzlich wird er verhaftet, kommt ans Kreuz, wird verspottet, wird ausgelacht. Und er hat ausgesehen wie der größte Versager. Er hat ausgesehen wie ein Verlierer. Und er hat sich aber gar nicht gerechtfertigt, sondern er wusste, ich muss da durchgehen. Ich muss das erdulden. Und warum konnte er das erdulden? Warum konnte er da durchgehen? Weil er dich so sehr liebt. Weil der Vater dich so sehr liebt. Und sein Sohn ist wie der Vater. Die sind ja eins. Und sie wollten einfach, dass du frei sein kannst. Dass du erlöst sein kannst. Und deswegen hat Jesus das alles erduldet. Und da liegt so unendliche Schönheit darin. Weißt du, Schönheit der Hingabe. Schönheit der Demut. Einfach eine Schönheit. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du jedem wirklich zeigst, diese Schönheit der Liebe, die Schönheit der Liebe, die am Kreuz ihren Höhepunkt fand. Dass du offenbarst diese Schönheit der Liebe, die Jesus zu dir hat. Die Liebe, die Jesus zu jedem Menschen, der ihn noch nicht kennt, noch nicht erkannt hat, der sich abgewandt hat von ihm, die Jesus zu jedem Menschen hat. Und ich lese das jetzt einfach mal vor. Jesaja 53, 3 bis 7. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Weißt du, aus jedem Wort Liebe, Liebe, Liebe, Gnade, Vergebung, Heilung. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er machte seinen Mund nicht auf. Weißt du, das ist auch ein Zeichen der totalen Unterwerfung unter den Willen Gottes. Egal, wie es im Sichtbaren aussieht. Weißt du, und das ist auch eine Ermutigung für dich. Vielleicht wirst du manchmal ausgelacht, verspottet. Vielleicht gehst du manchmal durch Dinge, die unangenehm sind. Vielleicht wirst du angegriffen, weil du für Jesus bist, weil du von ihm sprichst. Vielleicht bist du angegriffen durch Krankheit. Vielleicht gehen Menschen gegen dich. Vielleicht wirst du gemobbt. Aber weißt du, Jesus hat alles schon getragen. Und er ist auch nicht am Kreuz geblieben, sondern der Vater hat Jesus viel zu sehr geliebt, um ihn einfach sterben zu lassen in der Hölle, weil dann wäre ja das Erlösungswerk nicht komplett gewesen, sondern die Auferstehungskraft der Liebe kam. Der Vater hat Jesus auferweckt aus den Toten. Und genauso, wenn es bei dir im Leben aussieht manchmal, wie wenn alles sozusagen zu spät wäre, alles gegen dich wäre, alles aufbäumt, weißt du, du wirst auch herausgerissen aus den Umständen. Die Auferstehungskraft des Vaters ist da. Seine Liebe lässt dich nicht in den Umständen, wie sie sind, bleiben. Er liebt dich viel zu sehr. Und er hat Jesus auferweckt von den Toten, damit du leben kannst. Und genau so reißt er dich raus aus Umständen, geht mit dir durch. Weißt du, seine Liebe ist immer da. Egal, wo du durchgehst, egal, was ist in deinem Leben, da ist Schönheit. Schönheit der Liebe des Vaters, Schönheit der Liebe des Sohnes. Schönheit. Weißt du, oftmals haben wir das Bild, das uns auch die Werbung zeigt, Schönheit muss makellos sein. Keine Falte, kein Runzel, kein Gramm zu viel. Alles muss perfekt sein, alles muss immer freudig sein, alles muss man haben. Das Auto ohne Kratzer. Weißt du, die Werbung spiegelt uns vor, wenn alles perfekt ist, dann bist du glücklich, dann ist es gut. Aber das ist eine Lüge, weil die Menschen laufen etwas hinterher, was sie nie erreichen werden im Konsum. Und deswegen ist es so konträr, Jesus am Kreuz, wie er gelitten hat. Aber da ist die wahre Schönheit der Liebe zu finden. Weißt du, wenn du durch Situationen durchgehst, dann schau ihn an. Sieh dein Leiden auf ihn, auf ihm und sieh, wie sehr er dich liebt. Und du wirst die Schönheit seiner Liebe zu dir erkennen. Und du wirst nimmer jammern müssen. Du wirst nimmer klagen müssen. sondern du weißt einfach, ich bin geliebt, mein Leben ist schön, mein Leben ist lebenswert, egal durch was ich gerade gehe. 1. Korinther 15, 4, er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Und das gilt auch für dich. Du bist ja nicht mehr tot, du lebst. Aber manchmal gibt es halt Umstände oder sind Dinge schon lang immer gleich. Aber du weißt, die Liebe ist da, die Schönheit seiner Liebe ist da. Und es wird sich ändern. Es wird göttlich werden. Es wird gut werden. Wir brauchen nie mehr verzweifelt zu sein. Nie mehr zu fragen, warum. Sondern wir gehen durch und erkennen immer mehr die Liebe unseres Herrn und Gottes. Und da liegt auch Schönheit in der Hingabe. Weißt du, Jesus hat sich hingegeben. Wenn wir uns hingeben an andere Menschen, an unsere Arbeitskollegen, wenn wir in der Gemeinde uns hingeben, weißt du, da liegt Schönheit der Liebe drin. Weil wir können uns nicht hingeben, wenn wir nicht lieben. Wenn man alles garstig und grauslich findet. Aber wenn wir lieben, dann können wir uns hingeben. Sogar über unser menschliches Vermögen hinaus. Weil wir von der Liebe geleitet sind. Hingabe ist was Schönes. Und es gehört zu uns. Weil wir können uns hingeben. Weil wir leben. Weil die Liebe in unser Herz ausgegossen ist. Und du musst nicht ans Kreuz, so wie Jesus. Weil schau, wenn du vielleicht ein bisschen Probleme hast mit Hingabe oder dir vielleicht deine Freizeit heilig ist, ja, dann schau auf Jesus. Sag, zeig mir die Hingabe, zeig mir die Schönheit deiner Hingabe. Zeig mir, was Hingabe bedeutet. Weißt du, das erfüllt uns, wenn wir uns hingeben, wenn wir uns nicht mehr um uns selbst dreht. Weil wenn Jesus sich um sich selbst gedreht hätte und hätte gesagt, nee, also Vater, also irgendwie, ich weiß nicht so recht, das Ganze ist doch eine Nummer zu groß für mich. Dann wären wir heute noch tot. Würden wir uns hier nicht kennen, hätten wir nicht so wunderbare Glory-Life-Familie. Das wäre ja grausam. Ja, es wäre grausam, ja. Aber weil Jesus sich hingegeben hat. Und er hat ja auch gebetet, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Lukas 22, 42. Aber weißt du, Jesus hat diesen Kelch genommen. Hat diesen Kelch getrunken. Warum? Aus Liebe zu dir. Er wollte den Willen des Vaters tun. Er hat sich dem Willen des Vaters hingegeben. Weißt du, wenn du überlegst, er hat kein Geld dafür gekriegt. Jesus, ne? Sondern er hat sich einfach hingegeben aus Liebe. Das ist stark. Schau, entgegengesetzt zum heutigen, ne? Ich meiner mir. Ich kann alles selber, ich bin so stark, ich bin so gut. Jesus hat sich hingegeben, war sich der Liebe des Vaters voll bewusst und er wusste, wenn ich mich hingebe dem, was der Vater durch mich tun möchte, dann kommt meine Berufung voll und ganz hervor und es wird mir nichts schaden, es dient mir zum Besten. Wow, weißt du, und so ist es. Wenn wir selber unsere eigenen Wege gehen möchten, dann halten wir oftmals unsere Berufung zurück. Ja, das ist Angst, wo wir einfach haben, was passiert. Und deswegen ist es wichtig, lasst uns Jesus anschauen. Er ist der Anfänger und Vollender. Lasst uns ihn anschauen, dass man immer tiefer ihn erkennt, die Liebe erkennt, die Schönheit erkennt, was es heißt, ein Liebender zu sein. Ja? Auch mal was zu schlucken. Nicht immer, sagen wir mal, der große Star sein zu wollen. beleidigt zu sein, wenn jemand was Blödes aus Versehen sagt oder bewusst was zu dir sagt. Sondern lasst uns in der Liebe wandeln, weil du bist so wie er in dieser Welt. Und so wollen wir sein, wir wollen wachsen, wir wollen ihn immer tiefer erkennen. Und wenn wir ihn anschauen, weißt du, mit dem, was wir uns beschäftigen, das wächst in unserem Leben. Wenn wir uns beschäftigen mit den neuesten News, mit was macht jetzt Helene Fischer jeden Tag, was hat sie heute an und so weiter, weißt du, dann werden wir halt immer mehr wie die Helene Fischer, ja, weil wir uns mit der Helene Fischer identifizieren, ja. Aber wir wollen uns ja mit Jesus identifizieren. Das heißt, wir schauen ihn an, wir erkennen ihn tiefer, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir erkennen seine Liebe, seine Hingabe zu uns. Weißt du, wir erkennen sein Wesen. Und es sind kostbare Momente, wenn wir uns Zeit nehmen, in seiner Gegenwart zu sitzen, zu verweilen. Weil das sind auch Momente, wo Offenbarung in unser Herz fällt und wo wir verändert werden. Weißt du, und diese Veränderung, die bleibt. Wo unser Herz verändert wird. Unser Sinn verändert wird. Wo wir, wo immer mehr Jesus aus uns hervorkommt, immer mehr Gestalt in uns gewinnt. Weißt du, und Jesus jetzt, er ist schön. Er ist einfach nur schön. Warum ist er schön? Weil er die Liebe ist. Seine Liebe ist schön. Er geht mit uns durch Dinge durch. Er gießt seine Liebe aus. Das war ja so stark, wo wir diese Ausgießung seiner Liebe hatten. Da wurde jeder von uns so verändert. Deswegen ist es gut, wenn Erweckung sichtbar wird. Die Liebe, 1. Korinther 13, 4 bis 8. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen. Weißt du, und das sehen wir an Jesus. Er hat alles ertragen, er hat den Glauben nicht verloren, er hat die Hoffnung bewahrt. Seine Liebe blieb und bleibt bestehen, egal was auch geschieht. Weißt du, und der Vater und Jesus, die haben schon im Himmel gesehen, wie die Menschen auf der Erde, in welchem Zustand die waren. Die haben keine rosarote Brille aufgehabt und haben gesagt, alles gut, das bisschen Sünde macht nichts, ja. Sondern sie haben klar gesehen, was für Sünder die Menschen waren, was für ein Tohuwabohu war, wie die Menschen sich von Gott abgewandt. Sie haben das ganz klar gesehen. Weißt du, und es ist der Hammer, dass der Vater und der Sohn dann beschlossen haben, dass Jesus als Lamm Gottes ans Kreuz steht, geht. Also das ist unfassbar. Das kann man mit dem Verstand, kann man das gar nicht erfassen, sondern das kannst du nur mit deinem Herz erfassen. Und auch die Schönheit, wenn Jesus am Kreuz hängt, geschlagen, gepeinigt, gemartert, kannst du auch nur mit deinem Herzen erfassen. Wenn du ihn anschaust mit deinem Verstand, dann denkst du, oh je, nix wie weg. Das will ich gar nicht sehen. Weil die Menschen heute möchten kein Leiden sehen. Sie möchten, dass alles gut ist. Aber wenn wir Jesus anschaut mit unserem Herz, mit unseren Augen, mit unseren geistlichen Augen, dann sehen wir und erkennen wir die Schönheit, die in diesem, ja, in seinem Leiden liegt, in seinem Opfer für uns. Erkennen wir diese Schönheit. Und weißt du, deswegen wird auch das Kreuz abgehängt. Deswegen möchten viele nicht, dass das Kreuz irgendwo in Klassenzimmern hängt oder in irgendwelche andere Räume. Warum? Weil das Kreuz erinnert. Das Kreuz sagt, schau, da gibt's was, da gibt's einen, der ist für dich gestorben. Und deswegen soll das Kreuz weg, es soll quasi ausgerottet werden. Es soll praktisch, wie wenn nichts geschehen wäre, sein. Aber ich sag dir eins, das, was Jesus getan hat, ist unauslöschlich. Das kann nicht ausgelöscht werden, weil es geistlich ist. Ja, es ist geistlich und es kann nicht ausgelöscht werden. Egal, was der Feind versucht, es ist die Wahrheit. Es bleibt bestehen. Wir werden unseren Mund öffnen. Wir werden das verkünden und verkünden und verkünden und verkünden. Wir werden nicht schweigen. Yes. Das, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat, seine Liebe, wird durch uns sichtbar. Ja, wir halten nicht unseren Mund. Und selbst wenn jedes Kreuz verschwunden wäre, wir wären da. Wir sind der lebendige Brief Christi und wir halten das, was Jesus für uns getan hat, hoch, weil er hat uns Leben gebracht. Leben, Leben. Und er hat uns gezeigt, was wahre, was echte Liebe ist. Und dass Schönheit ganz anders aussieht, wie die Welt es versteht. Amen. Yes. Weißt du, egal was du für Fehler machst oder für Dummheiten machst, Jesus hält mit seiner Liebe an dir fest. So wie der Vater an Jesus festgehalten hat und ihn nicht im Grab gelassen hat, sondern ihn auferweckt hat, damit er sein Blut zum Vater bringen konnte und du reingewaschen wurdest von Sünde, genau so lässt Jesus dich nicht im Stich, lässt der Vater dich nicht im Stich, wenn du Dummheiten machst. Er hat uns die Möglichkeit gehabt, umgegeben, umzukehren. Ja, wir sagen, verzeih Herr, ich will das nicht mehr machen, verzeih mir. Und schon kommt seine Liebe mitten in die Situation, wo du Dummheiten gemacht hast, wo Sünde ist, wo Dunkelheit ist, kommt seine Liebe und wäscht dich rein und sagt, ich hab dir vergeben, geh weiter mit mir. Ich hab alles am Kreuz getragen, ich lieb dich. Du bist schön für mich. Geh weiter mit mir. Vergebung gehört dir. Weißt du, das ist so genial, dass wir Vergebung bekommen haben. Weißt du, wer will uns denn sonst vergeben? Wir können uns nicht selber vergeben. Wer will uns reinwaschen? Wir können uns nicht reinwaschen. Wir können stundenlang unter die Dusche stehen und uns einseifen von oben bis unten, aber wir können uns nicht selber reinwaschen. Sondern das muss jemand machen, der größer ist, der höher ist wie uns. Und weißt du, wir haben das. Wir haben die Absolution empfangen. Ja, die Vergebung der Sünden. Und es ist so kostbar. Und es wurde auch nur möglich durch das Leiden Jesus. Ja. Philipper 2, 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Oder, andere Bibelübersetzung, sah nicht darin etwas, was es festzuhalten galt. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Wörtlich heißt das, er verleugnete, entäußerte sich selbst und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Oder auch andere Übersetzung, er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch befunden. Aber er erniedrigte sich noch mehr. In Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Weißt du, und das zeigt uns, es hat ihm nichts ausgemacht, ein Mensch zu werden. Und genau so sind wir auch nicht eingebildet, weil wir Jesus sind, weil wir jetzt Christen sind, besonders heilig und besonders fromm, sondern wir reichen den Menschen, die in Sünde leben, die vielleicht sogar gegen uns gehen, wir reichen ihnen die Hand. Wir zeigen ihnen, wie schön Liebe sein kann, wie schön Vergebung sein kann. Wir zeigen ihnen, was es bedeutet, sich hinzugeben. Weißt du, damit machen wir unserem Herrn alle Ehre. Alle Ehre, alle Ehre. Weißt du, es ist nicht das wie in der Welt, ich bin der große Star und jubelt mir zu und ich bin so cool und ich kann alles und ich bin über alles erhoben. Nee, das ist die Welt. Und bei Jesus ist es ganz anders und ich sagte, ich bin so froh, dass ich Jesus habe, weil das andere wäre mir echt so anstrengend. Weißt du, wenn du immer die perfekte Performance machen musst, ja, immer dein Bild aufrechterhalten musst. Und Jesus hat gemacht, dass immer mehr unsere wahre Natur hervorkommt, dass wir immer mehr so sein dürfen, wie wir sind. Und wir brauchen uns nicht zu verstellen, weil wir wissen, wir sind geliebt, so wie wir jetzt in diesem Moment sind. Dein Papa hat dich kostbar gemacht, er hat dich wertvoll gemacht und er liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist jetzt in diesem Moment und du darfst so sein, wie du bist. Bei uns ist der Maskenball schon lange aus. Korinther 7, 23. Christus hat euch freigekauft. Ihr gehört jetzt allein ihm. Lasst euch nicht wieder von Menschen versklaven. Ja, lasst uns wirklich lieben, so wie Jesus geliebt hat. Lasst uns hingeben, so wie Jesus sich hingegeben hat. Lasst uns Menschen die Hand reichen. Lasst uns in die tiefste Finsternis gehen. Lasst uns nicht zu fein sein, zu vornehm für irgendeine Aufgabe. Oh, ich habe studiert als so Kloputzen. Nee, das gehört nicht zu mir. Ja, weißt du, Hingabe. Es gibt kein Ansehen der Person. Da schneide das Schwert. Aber weißt du, das ist Liebe. Das ist Liebe, weil Stolz bringt uns auch nicht weiter im Reich Gottes. Wenn Jesus stolz gewesen wäre, dann wäre er auf der Erde umhergelaufen wie ein Gockel und hätte sich... Ja, weißt du, wie ein Gockel, was macht ein Gockel? Der lässt sich bewundern und hochheben und lässt die anderen für sich sozusagen die, in Anführungszeichen, Drecksarbeit machen. Ne? Aber Jesus war sich für nichts zu schade. Und genauso bist du, bist dir für nichts zu schade. Du hast die Schönheit der Liebe erkannt. Die lebt in dir, die Schönheit der Liebe. Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in deinem Herz. Und du bist schön. Schön durch die Liebe. Schön, egal ob da ein paar Falten sind oder nicht, ob ein paar Gramm zu viel sind oder nicht, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du Mittelalter bist. Weißt du, du bist schön. Also Mittelalter, so halt, das mittlere Alter. Ob du Brille hast oder keine Brille hast, ob du kurzsichtig bist oder nicht, weißt du, du bist schön, weil die Liebe, die aus dir hervorkommt, macht dich schön. Und es befreit dich auch wieder vom Zwang, irgendeinem Schönheitsideal hintendrein zu rennen. Weißt du, die Liebe macht dich selbstbewusst. Jetzt nicht eingebildet, sondern du kennst dein Selbst. Das ist Jesus. Er in dir hat es aus dir gemacht, da wo du heute stehst. Er hat dich verändert. Er hat dich hochgehoben. Er hat dich befördert. Er lässt sich mit dem Menschen reden. Er wirkt durch dich. Er heilt die Menschen, wenn du deine Hand auflegst. Weißt du, er ist es. Alle Ehre ihm. Und wir sind das Gefäß. Wir sind dieses schöne Gefäß der Liebe. Und wir geben die Schönheit seiner Liebe weiter. Oh, ist das gut. Weißt du, das ist ein schönes Leben. Das ist ein erfülltes Leben. Nimmer auf Druck von außen reagieren zu müssen. Nimmer irgendwelche äußerliche, weltliche Ideale nachrennen zu müssen, sondern im Reich Gottes leben zu dürfen. Nach Gottes Werten, nach Gottes Maßstäben geliebt zu sein, angenommen zu sein, zu Hause zu sein, einfach leben zu dürfen und sich freuen zu dürfen, dass Erweckung ausbricht. Und ich möchte jetzt einfach nur beten für dich, dass du immer mehr die Liebe von unserem wunderbaren Herrn und Gott erkennst. Und da gibt es ein wunderbares Wort in Epheser. Epheser 3, 14 bis 21. Und das spreche ich jetzt über jedem von euch aus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen und Amen. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Ja, das passt zur ersten Stunde. Die Schönheit Gottes ist nicht unbedingt die Schönheit, so wie Menschen sie empfinden. Das ist anders, konträr, oft konträr. Halleluja. Gerade am Kreuz ist er am konträrsten. Weil es heißt ja, in Jesaja heißt es ja auch ein paar Verse weiter vorne, heißt es ja, er hatte keine Gestalt, dass wir ihn überhaupt ansehen wollten. Ja, er war nicht anzusehen, eigentlich aus menschlicher Sicht. Keiner wollte ihn anschauen. Ja, jeder hat sich weggedreht. Ja, wenn damals im Römischen Reich generell, wenn Leute gekreuzigt wurden, haben sich Leute weggedreht, weil es nicht auszuhalten war. Das wäre genauso wie heute. Ja, wenn du heute einen Gefolterten siehst, das kannst du nicht ertragen, das kann man nicht anschauen. Und genauso war es damals. Aber es war die Schönheit der Liebe, das war ja dein Titel, die Schönheit der Liebe. Die Schönheit der Liebe ist konträr zur Schönheit, wie es manchmal das Fleisch empfindet. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt wollen wir uns noch hingeben im Geben und auch da die Schönheit der Liebe ausleben, indem wir sein Reich an erste Stelle setzen. Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Also geben wir uns Gott hin, auch indem wir ihn fragen und sagen, Herr, alle meine Finanzen, all mein Geld ist dein Geld. Sag du mir, was ich damit machen soll. Sag du mir, was ich heute Abend geben soll. Sag du mir, wie ich dein Reich bauen soll, dein Reich segnen soll, auch mit meinen Finanzen. Und dann tust du, was er dir zeigt. Du hörst seine Stimme und dann tust du, was er dir zeigt. Und du kannst eben, wie du weißt, ja hier vor Ort, du kannst in bar geben oder eine Verpflichtungserklärung ausfüllen. Über Livestream werden die Infos eingeblendet. Du kannst deine Überweisung, kannst per Überweisung geben, per IBAN, du kannst per PayPal geben oder per Kreditkarte. Also tu das, was er dir zeigt, gerade jetzt. Und während ihr die einmal durchgebt, lese ich euch noch kurz ein, zwei Zeugnisse vor, was so reingekommen ist. Zum einen vom letzten Sonntag, während des Gottesdienstes am letzten Sonntag war unsere Glory House Leiterin aus Sachsen auf der Arbeit. Und sie schreibt hier, sie betrat ein Zimmer einer Frau und diese lag im Bett. Sie hustete stark und ihre Gesichtsfarbe war leicht bläulich verfärbt. Sie äußerte Luftnot. Sie lehnte eine Krankenhauseinweisung ab und bat um ein Gebet. Also das ist offensichtlich ein Pflegeheim. Ich legte ihr die Hände auf den Brustkorb und betete. Ihre Atmung wurde sofort ruhig und ihre Gesichtshaut verfärbte sich wieder rosig. Sie bekam wieder genügend Luft. Sie strahlte mich an und meinte, Sandy, du hast heilende Hände. Ich erzählte ihr, dass es Jesus war. Er heilt heute noch. Danach schlief sie ein. Was für ein großer Gott. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Es war parallel zum Gottesdienst. Und hier aus dem persönlichen Umfeld schreibt hier die Tabea, sie schreibt, der Chef vom Autohaus, wo wir unser Auto gekauft haben, konnte bisher die zwei Geräte, die defekt sind, nicht austauschen, da er, als wir den Termin ausmachen wollten, zwei heftige Bandscheibenvorfälle bekam. Er konnte nicht mehr laufen und hatte große Schmerzen. Er wurde schon einmal deswegen operiert und der Heilungsprozess dauerte damals sehr lange. Letzte Woche sagte ich dann zu Gott, dass es mir zu lange dauert und ich wieder Lobpreismusik in meinem Auto brauche und ich es gerne noch vor Weihnachten erledigt haben wollte. Also betete ich dafür, dass die OP abgesagt wird, die Bandscheiben in die göttliche Ordnung kommen, er wieder laufen kann und mich anrufen soll, um den Termin zum Tauschen der Geräte auszumachen. Krass, heute ruft er an und sagt, die OP sei abgesagt, auch die empfohlene Spritzentherapie, er könne wieder laufen. Schmerzen wären nur noch bei 15%, er müsse jetzt nur noch Sport machen und wir könnten nächste oder übernächste Woche einen Termin ausmachen. Natürlich habe ich dann auch erzählt, dass ich für ihn gebetet habe. Preist den Herrn. Halleluja. Das ist schon vom 4. Dezember, das Zeugnis. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist nicht wunderbar, wenn wir unseren Alltag, unsere Autorität wahrnehmen. Und hier das zweite Zeugnis, das ist sogar noch von November. Ich bin letzten Wochen teilweise nicht nachgekommen im Zeugnisse vorlesen. Hier auch schreibt auch Tabea, meine Tochter hatte sich sehr stark den Fuß vertreten und hatte seither immer Schmerzen beim Laufen. Letzte Woche hatten sie im Sport Notenturnen. Dabei erzählte sie, dass ihr Fuß einfach nicht tat, was sie wollte, sondern in die andere Richtung ausbrach. Sie kam humpelnd heim und mit noch mehr Schmerzen. Ich sprach mit ihr, dass ich beten könnte. Ich hatte auch keine Lust mehr, das Gejammer mit anzuhören. Erst wollte sie nicht, dann hat sie es aber doch zugelassen. Am nächsten Morgen stand sie neben mir und machte auf einmal Sprünge wie ein Frosch. Ich fragte sie dann, was ist denn mit dir los und was ist mit deinem Fuß? Sie sprang noch zwei weitere Froschsprünge vom Boden bis ganz hoch und sagte, es sei alles in Ordnung. Wow, krass, Gott hat ihren Fuß, Knie, was auch immer nicht in Ordnung war, wieder geheilt. Danke, Jesus. Amen. Sogar gegen den Willen oder fast gegen den Willen. Halleluja. Preist den Herrn. Unsere Gebete haben Macht. Amen. Halleluja. So auch unser Gebet für Erweckung. Amen. Wir bleiben dran. Halleluja. Heidi hatte vorher ein interessantes Bild noch zum Thema Erweckung. Kannst du mal ganz kurz erzählen, mit der Decke, die runterkam, ganz kurz, komm mal schnell nach vorne. Nur ganz kurz, wie das Bild war, weil das ist einfach eine Ermutigung, wirklich dran zu bleiben auch. Ich habe die Decke gesehen. Also im Gebet haben wir die Decke runtergezogen. Das war neulich, als wir hier für Erweckung gebetet haben. Genau, das war letzte Woche. Und ich habe gesehen einfach, dass viele Leute was festgehalten haben, die Decke festgehalten haben und ich hatte den Eindruck, man darf nicht loslassen. Also jeder Einzelne, der es runtergezogen hat, muss es festhalten und es kommen noch andere dazu, die mit runterziehen, bis es ganz... Amen, Amen, Halleluja. Preist den Herrn, danke Jesus. Amen. So machen wir das.